Lass sie. Lass die Hose oben. 19? Ja. Die Comic-Cookies. Nee, falsch. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Die 13. Etage. Oh Gott, man könnte meinen, wir hätten schon was getrunken. Nummer 19. Nummer 19. Du hast gesagt, es wäre okay, wenn ich meine Hose im Einkaufszentrum runterziehe. Das würde keinen stören. Ja. Die Sicherheitsleute sagen anders aus. Definiere stören. Die Finger waren nicht nett von den meisten Leuten. So. Ja, aber das klingt sehr so, als ob du live hier wärst. Das ist korrekt. Ich kann Steffen jetzt anfassen. Wo fasse ich ihn jetzt an? Du hättest sagen müssen, dass ich die Hose vorher runterziehen soll. Wenn sie beide anlassen sollen. Ja, verdammt. Ach, schön. Kann man das so lassen? Ich bin da völlig d'accord mit. Ja, wir sind in der Weihnachts-Episode. Genau, das ist unsere Weihnachtsfeier, deswegen kann man da auch mal über runtergelassene Hosen sprechen. Das ist genau die richtige Zeit, immer über runtergelassene Hosen und schlecht sitzende Gürtel zu sprechen. Und ich finde, Steffen, es ist Weihnachtsmann, der Gute, kommt mit prall gefüllten Sack und langer Rute. Jetzt kriege ich Angst. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich Angst kriege. Ja, wir sitzen gerade hier in Frankfurt in der, ist die Zeil, ne? In der Zeil. In der Zeil, drinnen. Nee, das ist ein neueres Einkaufszentrum, das nennt sich Maizeil. Maizeil, das klingt super gut. Ja, für den die Zeil an sich nicht ausreicht. Die geht auf die Maizeil. Und wir haben uns jetzt versucht, das ruhigste Eckchen eine Woche vor Heiligabend zu suchen. Jetzt mittlerweile sind die Leute auch sogar wirklich abgehauen. Wir hatten hier noch gerade 3 Personengruppen. Die sind alle weg, ich glaube. Das lag an den runtergezogenen Hosen. Das macht Sinn irgendwie. Jetzt macht das irgendwie Sinn. Ja, Steffen, wie ist es dir denn so ergangen in letzter Zeit? Bunt. Bunt? Was heißt denn bunt? Hast du viel zu tun gehabt? Da ist ein Fenster offen, guck mal. Da. Ist ein Spalt offen. Meinst du, ich schaffe das darüber? Steffen, wenn ich es nicht schaffe, dann war das die schönste und letzte Episode von der Etage 13 und die kürzeste. Ja. Jetzt kriegen wir Publikum. Ich bin das nicht so gewohnt. Das Live-Situation macht mich immer ein bisschen nervös, ne? Aber du hast mich ja gefragt, was ich so erlebt habe in den letzten. Wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Weißt du das noch in etwa? Warte, ich hole nochmal mein Handy raus. Also in der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Einige Konzerte habe ich besucht. Am 6. November haben wir wirklich auch gemenschelt miteinander, das letzte Mal. 6. November? Ja, da war Stoiber auf dem Tennisplatz, falls du dich an diese Folge erinnerst. Das Lustige an dieser Folge ist ja, ich bin diesmal überhaupt nicht vorbereitet. Und das Tolle ist, bei der letzten Episode, wo ich mich so schön vorbereitet habe, alle Themen in unser Themenboard eingeordnet habe, kommt der Herr Steffen und sagt, ich miete die 13. Etage. Und ich so, verdammt, das wird bis nächstes Mal nicht halten, was ich im Kopf habe. Also am 6. ist es online gegangen. Ja, okay. Ich weiß natürlich nicht, wann das Originaldatum ist, aber am 6. November gehe ich jetzt davon aus. Weil wir sind ja sehr schnell im Schnitt, wie du weißt. Das ist ja am selben Tag aufnehmen, am selben Tag bam, bam, bam, bam. Dann kann ich ja noch erzählen, dass ich am 4. November bei einem Konzert war. Und was für ein Konzert warst du denn? Bei einem Rockkonzert. Was für ein Rockkonzert? Naja, die einen sagen Rock, die anderen sagen es ist Pop und die anderen sagen wieder es ist Crossover. Ich war bei Kraftklub. Echt? Ja. Und, war gut? War sehr gut. Schön. Gute Liveband. Was war dein Lieblingssong von dem Abend gewesen? Von dem Abend? Mhm. war, glaube ich, dann die gemeinschaftliche Coverversion von Schrei nach Liebe von den Ärzten. Okay, also das beste Lied, was sie gemacht haben, ist ein Band, ist ein Lied einer anderen Band. Das war nur mein Lieblingslied an dem Abend. Okay. Ist das, danach hast du ja es gefragt. Ist das ein offizielles Lied von denen, dieses Cover, oder es macht jetzt nur auf dem Konzert? Nein, das machen die nur auf Konzerten, dass es dann mal ein Cover gibt. Ne? Okay. Das ist aber ganz normal. Das machen sie in so einem Blog, wo sie dann die Vorband nochmal auf die Bühne holen und mit denen zusammen ein Lied spielen. Ah, okay. Wie lang war das Konzert? Wie viele Zugaben haben die gemacht? Das war, glaube ich, eine relativ ausgedehnte Zugabe, ja. Okay. Und das dann nochmal so im Innenraum. Also das komplette Konzert hat sich von auf der Bühne abgespielt und die Zugabe gab es dann praktisch im Innenraum nochmal auf so einer Extrabühne. Okay, warst du Stehplatz oder hast du irgendwie... Nö, ich bin ja alter Mensch und als alter Mensch setzt man sich in den Rang. Aber ich glaube, ich habe dann trotzdem relativ viel gestanden oder mich stehend bewegt, sagen wir mal so. Dafür reicht es dann doch noch, ne? Ja. Also, letztes Mal, ich bin ja auch gar kein großartiger Konzertgänger, aber ich glaube, war das schon letztes Jahr oder noch dieses Jahr? Das einzige Mal, wo ich halt Stehplatz bezahlt habe und dann ja auch wirklich ein Vermögen, war ja Red Hot Chili Peppers. Ist jetzt immer noch im Gedächtnis, habe ich letztens erst wieder drüber nachgedacht. Das war seine fast 300 Euro schon wert. Ich weiß, ich wollte es nochmal kurz ansetzen. Ich möchte nicht weiter mit dem Preis sprechen. Wie sagte man mal bei der Medienkuh neulich, man muss Dinge auch wiederholen können. Das stimmt, immer und immer wieder. Ja. Immer wieder. Und was ich da an den Konzerten immer so genieße, wenn ich mal oben im Rang sitze, dann kannst du halt die Pogo-Tänzer da unten richtig schön von oben betrachten, wenn die sich dann so praktisch wirklich formieren und dann aufeinander losgehen. Also das ist schon richtig, richtig toll. Also so Moshpizza, glaube ich, der Kinder. Moshpit kann man auch sagen, genau. Boah, hast du das Pogen, ne? Wenn man sich so gegenseitig mit der Schulter so... Ja. Haben wir auch noch nie gemacht, Basti. Das möchtest du jetzt noch nicht, dann ist die Aufnahme genauso vorbei, als wenn ich durch dieses Fenster springen würde. Na, jetzt nicht, aber jetzt. Wir könnten ja mal irgendwann zu so einem Konzert gehen und dann machen wir mal alte Männer-Pogo. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Da müssten wir uns jetzt überlegen, für was für einen Musikgeschmack wir beide uns, aber ich glaube, das geht relativ schnell, weil du hast deine Lieblingsband schon genannt. Die Ärzte. Mhm. Und ich habe die Ärzte sehr gern gehört, war aber noch nie auf einem Konzert. Ich würde mit dir auf ein Ärztekonzert gehen. Weißt du, wenn wir das nächste Mal spielen? Die haben ja letztens ein Album rausgebracht. Letztens? Ja, da war doch dieses Album mit Wir haben Scheiße gebaut Album. Also das sind all die Sachen, die unveröffentlicht gewesen sind. Das war nur Farin-Urlaub. Nur Farin-Urlaub? Aber ich dachte, es sind Ärzte-Lieder drauf. Ja, das sind auch Ärzte-Lieder drauf, aber das sind halt Lieder, die er für die Ärzte geschrieben hat, aber die halt nie verwendet wurden. Das sind auch Lieder drauf, die er sozusagen mit seinem Solo-Projekt hätte bedienen können, die er aber dann trotzdem auch nicht irgendwie gezündet haben. Hast du das selber gehört? Hast du das zu Hause? Ja. Ist gut? Ja. Also einige Sachen sind drauf, wo ich nicht ganz verstehe, dass die nicht rausgekommen sind. Die haben schon Potenzial, aber die meisten sind natürlich schon so, kann man mal hören, aber muss man jetzt nicht unbedingt auf dem Album haben. Ja. Aber es gibt auch Lieder auf Alben, die schlechter sind als zum Teil Lieder von diesem Ding, von dieser Berliner Schule. Okay, weil ich hatte, glaube ich, nur mal sogar beim WDR so einen kleinen Bericht darüber gehört. Also was heißt Bericht? Eine Stunde lang hat Farin Urlaub halt erzählt, ja, was er für Dinger da rausgehauen hat. Das war sehr interessant. Ja. Moment, Durchsage. Warte, ist wichtig für uns. Die zwei Herrschaften, prominenter Besuch, habe ich gerade verstanden. Obere Etage, 13. Etage, sitzen hier oben. Steffen, wir müssen hier weg. Ich glaube, wir müssen hier weg. Wir haben gleich riesen Andrang. Uns kommen die Groupies hier hochgeschossen. Die viele hier schon sitzen, sind ja sehr interessiert. Jedes Mal guckt ein hier rüber, was die zwei Dicken da machen. Naja. Der eine Dicke hält dem anderen Dicken irgendwie so was Kugelförmiges ins Gesicht. Kann der andere junge Dicke nicht einfach mal das Eis auflecken? Es ist ja furchtbar. Die ganze Zeit wird dem Eis hingehalten. Schwarzes Eis. Komisch. So, wo war ich denn noch in der Zwischenzeit? Oder was hast du denn so erlebt? Ja, ich verbinde... Oder zerrst du immer noch vom Konzerterlebnis mit? Ja, das ist das Einzige, was ich bis jetzt in meinem Leben noch richtig erlebt habe. Ach, du kennst mich ja. Wenn du mich jetzt fragst, dann weißt du ja, dann kannst du jetzt eine halbe Stunde lang das Ding mir erinnern. Aber ich habe diesmal gedacht, ich mache Staccato, ich mache es kurz. Ja. Ich habe ja diesen Frankfurt-Trip direkt damit verbunden, auch Frankfurt ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe hier einen Stadtteil. Das geklappt. Ja, sehr. Ich weiß jetzt, dass es auch in Deutschland schon einen Mallorca gibt. Ich bin nämlich in dem Stadtteil, falls hier jemand sich in Frankfurt auskennt, in Altsachsenhausen gewesen. Und wer mal The Walking Dead freitags erleben möchte, der fährt einfach nach Frankfurt, nach Altsachsenhausen. Als ich nämlich da war, also wenn ich nicht mit Begleitung da gewesen wäre, mit jemand, der sich hier auskennt, glaube ich, wäre ich ungefähr 5-mal verprügelt geworden, weil ich einfach, ich war so wie ein scheues Bambi-Reh und jeder hätte sofort seine Schrotflinte am liebsten auf mich entladen. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Ich glaube, ich hätte meine Brieftasche auch einfach direkt auf den Boden legen können. Ungefähr so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt. War aber sehr schön hier, muss ich sagen. Also ich habe mal Stadt, ich habe mal Stadtteile hier kennengelernt. Sehr nett. Und ich war in einer Trinkhalle. Und der Culture Clash, der sich damit verbindet, ist, Trinkhalle ist im Ruhrgebiet eher so, wo man sich mal so, also wenn man sich einen Oettinger, ohne jetzt eine Marke diskreditieren zu wollen, es gibt ja andere schlechte Marken wie Warsteiner, Pilz, Kölsch, ich bin kein Biertrinker. Was trinkst du so? Bier oder was meinst du jetzt? Ja, Bier, genau. Ja, ach so, ja, Bier, so Kräftbiersorten oder irgendwie sowas in der Art. Also okay. Nichts von den typischen Pilzsorten. Genau, auch eine schlechte Sorte, halt Kräftbier, klar. Und das ist keine schlechte. Ich muss doch jetzt schlechte Vergleichsmarken aufsagen. Kräftbier ist ein Sammelbegriff von verschiedenen ganz tollen Sorten. Da gibt es natürlich auch schlechte dabei. Der Connoisseur, der sich jetzt in mir fragt, fragt sich, was ist denn so deine Lieblingskraftbiersorte? Was craftest du denn gerne? Ist es dieses Tomatenbier, von dem ich viel gehört habe? Oder doch lieber mit Weizen? Nö, kann ich jetzt so gar nicht ausmachen, weil ich da einfach viel Saufe. Querbeet probiere. Nein, überhaupt nicht. Aber ich sag mal so, von den doch gängigeren Bieren, die jetzt so allgemein erhältlich sind, ist dann doch Guinness mein Liebstes. Was, wie heißt das? Guinness. Ach so, das ist doch Irisch. Das Irisch Bier. Ja. Schmeckt das? Irish Stout. Also mir ja, also offensichtlich, aber... Wo ist das offensichtlich? Ja, auf jeden Fall. Ja, für mein Lieblingsbier. ich muss mal was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe. Ich habe auch Bier entdeckt, das ich trinken kann. Du weißt ja, ich bin da kein Bier-Fan. Nee, Malzbier finde ich furchtbar. Finde ich zum Kotzen. Echt? Das Vita-Malz und sowas ist ja. Malzbier. Ne? Kraftmalz. Wenn ich doch sage, Malzbier ist scheiße, dann wird mir auch Kraftmalz nicht schmecken. Was ist das? Gibt's nicht nur bei Kraftklub. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ich könnte die ganze Zeit behaupten, wir haben ja schon den Glühwein getrunken und ich schiebe mir es einfach darauf. Kannst du das bitte unterlegen die ganze Zeit? Es ist schon unter Glühweineinfluss entstanden. Nee, ich muss eine Marke nennen. Ich werde sofort natürlich nach anderen Marken nennen, weil wir wissen, wir müssen das ja immer irgendwie... Also ich trinke gerne Gösser. Briefmarke, Bier. Also Gösser trinke ich gerne. Du hast gesagt, ich soll eine Marke nennen. Also, ist der Weg zum Fenster noch raus frei? Ist da noch Platz zum Springen? Das haben wir mit Absicht hier aufgemacht. Weil die wussten, wir podcasten jetzt gleich. Die Etage 13 ist da, der kurze Weg nach unten, wie immer, gerne. Gösser ist ein Bier, das ist mit Zitronensaft, glaube ich, so ein bisschen angereichert. Der Gösser ist ein bisschen angereichert und schmeckt, ist, glaube ich, aus Österreich und schmeckt sehr lecker. Oh. Ich glaube, wir kommen gerade Sicherheitsfirma. Ich glaube, es kommt wirklich Prominenz hier oben hin. Bis jetzt hat er uns nicht entdeckt. Sollen wir es darauf anlegen lassen, bis er kommt oder sollen wir gehen? Nö, wir warten mal. Okay. Alter, der hat uns echt nicht gesehen. Ey, Steffen, mir ist voll geheim jetzt, was wir hier machen. Vielleicht sind wir auch so unscheinbar, dass wir mit der Pflanze in eins werden. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Aber naja. Der Steffen ist hardcore. Selbst wenn hier die Bundeskanzlerin neben uns stehen würde, der wird weiter seine 13. Etage durchziehen. Wir wollen nur nicht, dass die Leute auch sich auf die Böden setzen. Ach so, wir sitzen deswegen, ja auf der Pflanze. Deswegen habe ich ja gesagt, so. Ey, du bist... Ich kenne mich ja aus. Ich bin froh, dass ich einen Führer habe hier an meiner Seite, der mich durchgeht. Ich bin fast Führer. Ich muss das Gag damit so gebracht haben. In Bayern war ich auch... in Bayern habe ich auch eins getrunken, das ist auch mit Limonade sowas festgelegt, aber ich weiß... Ist das kein Bier? Ja, Radler natürlich, aber das hat einen bestimmten Markennamen. Ich weiß ihn aber nicht mehr. Nicht Schöfferhofer, das kennt ja jeder. Das ist wirklich so ein abseitiges Bier, das ich hier nicht gefunden habe hier oben. Nun gut, wo waren wir eigentlich von Anfang an? Ich habe schon Alster. Vergessen. Genau. Alster. Was ist das denn? Alster, was nennt man einen Radler in Hamburg? Hamburg? Hamburg. Sagt man doch Hamburg. Ja. Ein Hamburg? Hamburg ist nett hier. Das ist doch Hamburg. Achso, ja, wir reden auch. Wir sind ja hier in Frankfurt. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich gerade Klick gemacht. Ich bin ja in Frankfurt, ich in Hamburg. Das ist ja toll. Das liegt daran, Leute, ich habe eine Weihnachtsfeier und einen Abend in Altsachsenhausen hinter mir. Ich weiß nicht, warum man auf die Idee kommt, mit mir noch einen Podcast zu machen. Ich bin null vorbereitet. Ich weiß nicht, wie ich das soll. Kannst du sehen, wie es mir immer geht. Aber was machen wir denn jetzt? Was für Themen machen wir? Nein, Ich habe auch noch eine Sache. Gut. Und zwar habe ich gedacht, noch Themen? Beim letzten dieses Mikrofon-Setting ist sehr lustig. Steffen muss wirklich immer hin und her pendeln. Aber ich glaube, selbst wenn du nicht auf mich zeigst, dann hört man mich trotzdem, weil meine Stimme einfach so laut ist. Ich glaube, du wirst einfach nur wieder überschreiten. Ja, es wurde auch schon wieder nach der kreischenden Frau ausgerufen. Stimmt, bitte die kreischende Frau, bitte an Kasse 5. Wie kreischen Sie das so? Halten Sie die Klappe. Steffen, ich hab was. Du weißt ja, wie jedes Jahr, wir machen ja die Weihnachtsepisode und du hattest doch auch vor kurzem, glaube ich, auch Geburtstag, meine ich, ne? Sollst du das nicht immer sagen? Ja, was soll ich denn machen, wenn du kurz vor Weihnachten Geburtstag hast? Wann hast du nochmal Geburtstag, um das Datum zu nennen? Anfang Dezember. Anfang Dezember. Dafür einfach nochmal Glückwunsch nachträglich. Ja, ich verbinde das ja immer so ein bisschen, weil wir ja auch die Weihnachtsepisode haben. Wir machen natürlich hier eine Bescherung. Und ich habe gedacht, wir machen es diesmal anders. Und beim letzten Mal haben wir es immer so gemacht, ich lasse dich immer so lange zappeln. Du warst immer sehr nervös. In der letzten Weihnachtsepisode bist du ja auch Auto gefahren. Ich habe jetzt aber wieder nichts für dich. Na gut, ich hatte die Schokolade. Die war sehr lecker. Also Steffen hat mir so kleine Schokoladentäfchen geschenkt, vorab genommen, weil er, glaube ich, Angst hatte, dass ich ihm was schenke. Das stimmt. Ich darf dir aber auch zu sagen, meine Geschenke sind scheiße im Nachhinein. Aber das erkläre ich dann, wenn ich dir geschenkt habe. Ich mache dann schon mal die Erwartungen. Das sind die Wichtelgeschenke von Basti, die er nicht haben will. Pass auf. Ich erkläre dir jetzt was Folgendes. Ach so. Und zwar diesmal. Ich dachte, ich muss überbrücken, weil du irgendwas rausholen musst. Ich muss jetzt, lass die Hose an. Das kriegst du heute nicht als Geschenk. Das ist mein extra Bonbon. Das ist die Kirsche auf der Sahne. Weil ich muss ganz kurz nochmal dazu erklären. Normalerweise podcasten wir ja, wenn wir dann getrennt räumlich voneinander podcasten, immer ohne Hose. Aber heute sind wir halt in der Öffentlichkeit, da müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen. Das ist ein bisschen seltsam mit dieser Ohne-Hose-Sache. Ich weiß nicht, wie man das so kann. Immer dieser Druck im Schritt raus. Warum sind wir von Minute 1 diesmal so, ohne dass wir was getrunken haben? Wie das soll man, wir haben einen Explizit-Tag, das muss ausgenutzt werden. Das muss man auch mal explizit sagen, finde ich. So, pass auf. Ich komme jetzt langsam dazu. Wir kommen ja nicht, wie wir gerade standen. Und zwar habe ich mir gedacht, Weihnachten. Also mach ein bisschen Weihnachtsmusik unterlegen. Okay, danke Steffen im Schnitt oder Basti im Schnitt. Ich tippe auf Basti im Schnitt. Ja, dann wäre jetzt wahrscheinlich noch ein cooler Soundeffekt. Gut, okay. Auf jeden Fall, Weihnachten, ja. Das ist ja die Zeit, an der man sich zurückerinnern möchte, Steffen. Und wir haben ja dieses Jahr, was? Da müssen wir uns ja an viel erinnern. Wir haben 3 Folgen geschafft. Das ist ja viel zu merken. Okay. An Weihnachten erinnert man sich auch immer an die Weihnachten der letzten Jahre. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr erinnern wir uns einfach mal an das Weihnachten, an die Weihnachtsfolge des letzten Jahres. Mhm. Und damit du dir ein Geschenk auch so ein bisschen verdienen kannst, weil ich finde, Geschenke, die muss man sich auch verdienen, habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Und ich weiß, dass es ja immer super ankommt bei unseren Zuhörern, wenn wir lustige Sachen machen. Habe ich mir ein kleines Quiz, auch sehr kurz, überlegt, wo es um Fragen zu der Folge geht, die wir letztes Jahr gemacht haben. Du hast sie natürlich im Vorhinein Da möchte ich nochmal eine kleine Anekdote erzählen, weil genau so. Das mache ich nämlich normalerweise. Ja. Wenn es so eine Spezialepisode gibt, also bei den Comic-Cookies hat man es ja zum Beispiel so, da hat man ja nochmal... Sponsored. Das darf ich erwähnen hier. So. Sponsored. läuft alles auf demselben Server, also von daher... So. Diese Folge wird präsentiert von Comic Cookies. Da hatten wir ja letztes Jahr die Splitter-Episode gemacht und dieses Jahr auch wieder eine. Und da habe ich natürlich im Vorfeld angehört. Dann hatte ich eine Episode mit der Lega-Legende gemacht im letzten Jahr. Die habe ich mir dann auch nochmal angehört, weil wir dieses Jahr auch wieder eine gemacht haben. Nur mit unserer Weihnachts-Episode habe ich es jetzt halt leider nicht mehr geschafft. Das ist nicht schlimm. Diesmal habe ich mich drum gekümmert. Und Steffen, damit du dir deine Geschenke jetzt auch verdienen kannst, oder das Geschenk, kommt hier, jetzt kommt Quizmusik, Steffen oder Basti im Schnitt. ist gut, dass ich für dich schon mal was vorbereite, ne? Die erste Frage, also ich frage dich jetzt wirklich Sachen zu der letzten Weihnachtsepisode. Und vielleicht erinnerst du dich ja, Basti ist damals mit dem Zug gekommen und hatte viel Zeit zu lesen. Und Basti liest ja sehr gerne sehr viel, vor allem im Spiegel. Und im Spiegel hat er letztes Jahr einen interessanten Artikel gelesen. Zu was hat er einen interessanten Artikel gelesen? Und zwar, über welchen Knochen musste Basti in der Folge unbedingt reden? Über den Penisknochen. Ich habe mir extra noch Antworten, das ist ja furchtbar. Ich mache jetzt die Antworten noch durch und dann kommst du... Ich weiß doch, mit wem ich spreche. Hallo? Das ist so fies. Gut, ich lese trotzdem vor, damit ich dich ein bisschen verwirren kann. Ja. Es ist A, Hundeknochen. Und zwar in der Diskussion, gab es nachher in dieser Folge eine Diskussion darüber, ob damit gemeint ist der Knochen, der an einem Hund dran ist, also eine der Knochen, oder ob es die entsprechende Süßigkeit ist, weil Herr Liebschner in der Folge die ganze Zeit darauf gewettet hat, dass das Hundeknochen etwas zu essen ist, aber Richelzangen mit Anatomie gekommen ist. Man erinnert sich ja. Oder ist es B, vielleicht etwa der Penisknochen, bei dem es eigentlich nicht viel Reaktion von Herrn Liebschner gab, weil er sich gedacht hat, er weiß ja, mit wem er podcastet. Oder ist es C, Suppenknochen. Da ist die Frage, woraus besteht eigentlich ein Suppenknochen und von welchem Tier wird das eigentlich abgenommen? Gab es die Diskussion in der Folge? Oder ist es Knochenkotzen, die Wendung? Denn Knochenkotzen ist eine Redewendung und Steffen kannte sie nicht. Tja. A, B, C oder D? So, na, ich habe ja schon geantwortet. Würdest du noch den Buchstaben sagen, habe ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt. Nein, es ist natürlich richtig, es ist der Penisknochen. Jetzt darfst du kurz drüber hinweg moderieren, weil ich kurz was hole. Ich finde es immer toll, wenn der Basti sich dann doch mal vorbereitet, doch kurzfristig und die sich dann extra ein paar Antworten überlegt und ich einfach so mal drüber bügeln kann, so paff. Ist doch klar, über was du redest. Ja, Mann. Oh, die machen da Fotos. Guck mal, was die machen da Fotos. Oh, oh, Model-Shooting. Model-Shooting. Soll ich jetzt einfach dazustellen, weil ich habe ja auch, also... Foto-Crash. Foto-Bomb. Wo ist denn das jetzt? Achso, ich soll weiter moderieren. Schreib mal weiter. Also jetzt haben sie sich geküsst. So richtig hier mit Lichtreflektor, mobilem und... ach so, das sind die Picture People. Ah ja. Die machen jetzt hier offizielle... Live-Sport-Kommentar mit Smith. Die machen... Es gibt aber auch noch andere. Es gibt noch Fotopoint, es gibt noch... Gösser. Und... Bitte Augen zumachen, Herr Liebchen. Oh, ich glaube, die Aufnahme wird diesmal ein bisschen komisch. Aber na gut, das werden wir dann sehen. Augen zu, Herr? Ja, ich mache die Augen zu. Ist doch scheiße. Ist doch... Backwerk, sehe ich noch. Warte, jetzt habe ich Augen zu. So, Herr Liebschner, ja. Sie haben sich eine Tröte verdient. Eine, muss ich jetzt hier tröten? Nein, das geht schon kaputt. Das Problem ist, ich habe versucht für dich eine Goofy-Tröte, habe ich bestellt, bei natürlich unserem Lieblings-Online-Händler otto.de. Und ist das kommentiert? Ich hätte die Tröte nicht kaufen sollen, vor allem gibt es davon noch mehr. Ja. Jetzt waren wir beide kurz abgelenkt. Das mit den Fotos irritiert mich gerade so ein bisschen. Aber naja. Aber du freust dich natürlich auch über deine Tröte. Ich möchte noch kurz erklären. Ist Mickey drauf, aber kein Goofy drauf. Ja, eigentlich sollte Goofy drauf sein. Ich habe wirklich, es stand so auf Amazon Goofy-Tröten, so und so viel Stück. Und dann habe ich sie ausgepackt und folgende Figur war drauf. Mickey Mouse. Und ich war echt so sauer. Ich habe einen kleinen Wutanfall bekommen. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Disney Merchandise geht ja immer, ne? Ja, ja. Funktioniert sehr gut bei mir. Die Folge ist unbändig, ich komme zur nächsten Frage. Hierher mit. Das sind dann auch noch mit drauf, pass mal Obacht. Ich mache mich schon modelmäßig, gehe schon mal in die Position. Hallo, Leute. Ich bin blitzbereit. Ja, noch mal ein bisschen kämpfen. Ich bin blitzbereit. So, ja. So. Achso, muss ich jetzt verschiedene weitere... Oh, okay. Ich verstehe das Prinzip. Du verstehst das Prinzip eines Quizzes, das gefällt mir. Ja. Wie viel Geld hat Basti letztes Jahr... im T3 mindestens liegen lassen. Ich gebe dir eine 15-Euro-Varianz. Du darfst jetzt überlegen. Hier bitte Quizmusik. Das Problem ist, wenn du das schneidest, wird es bis Weihnachten nicht fertig. Arschloch. Hallo, hier meldet sich kurz Basti aus dem Schnitt. Wir haben jetzt gerade den 21.12. und ich wollte schon sagen, ich stimme dem Vergangenheits-Basti zu. Der Ball liegt jetzt bei Ihnen, Herr Liebschner. Ich sage dann immer sowas wie, ja, morgen ist sie fertig und dann ist sie nach Weihnachten da. Gut. Dann würde ich mich freuen, wenn du morgen fertig hättest. Ja, ich habe die morgen fertig. So, ich gehe jetzt mal einfach, ich mache es mir jetzt mal ganz einfach und gehe mal vom diesjährigen Betrag aus, 70. Ja, ich rechne mal eben runter. Dann hast du dich eigentlich um... Warte. Ich musste gerade kurz rechnen. Weißt du das ganz genau noch? Ja, das sage ich nämlich in der Folge. Und das, ich habe mir auch schon überlegt... Das ist scheiße, wenn man sowas in der Folge sagt. Das Erste, was wir jetzt gesagt haben, derjenige, der schneidet nachher, da kommen natürlich auch mal die Soundfiles. Da gebe ich natürlich die Timecodes. Ich hatte fest damit gerechnet, dass Steffen das schneidet. Ja, habe mich aber bei den Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen. Darum gibt es jetzt leider auch keine Vergangenheits-Timecodes-Aufnahmen. Ich kann es ja kurz für euch faken. Ich fake jetzt einfach den Weihnachtseinkauf aus dem T3 vom letzten Jahr. Oh ja, Mensch, jetzt muss ich ja 63 Euro zahlen. War das okay? Jetzt viel Spaß weiter mit der Folge. Durch. Es war nämlich 64 Euro. Sehr gut, Steffen. Du hast 6 Euro variiert. Was habe ich damals gekauft? Du hast... Lass jetzt noch weiß, kriegst du ein extra Geschenk. Du hast gekauft... Was hast du denn gekauft letztes Jahr? Also irgendwas mit Batman auf jeden Fall? Ich sag dir so, ich habe nicht viel gekauft. Ja, aber 64 Euro? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay, ich habe einen 50 Euro Comicband namens Hellboy Geschichten aus dem Universum gekauft, weil der früher da war im T3, aber es gibt auch keine anderen guten Comicläden, wie zum Beispiel Peter Comicbon. Ja, aber du hast es geschafft, du kriegst eine weitere Tröte. Das ist aber schön. Toll, du darfst nochmal tröten, jetzt mit beiden. Nicht mal nur eine, sonst wird es zu laut. Fallen mir hier wirklich noch negativ auf. Süß verschämtes Tröten. Ja, auf dem Foto sieht so ein Tröten immer blöd aus. Das wird die Hörer so nerven. Ja, es sind nicht mehr viele Fragen und die nächste ist, glaube ich, auch, die wirst du rücken, weil bis jetzt hast du alle Fragen gekriegt. Es ist einfach zu einfach gewesen, vor allem der Penisknorr, darauf hätte ich kommen sollen, dass du mich kennst. Welches? Das muss ja auch so interessant sein, dass du drüber sprechen willst. Das ist korrekt. Auch dieses Jahr möchte ich nochmal über diesen Penisknochen sprechen. Nein. Frage 3. Welches sind die Top 3 Lieblingsfilme, die Basti aus dem Disney-Universum genannt hat? Das weißt du. König der Löwen war auf jeden Fall dabei, weil da haben wir gesagt... beide auf Platz 1 derselben genau, Meinung gewesen, dass so. Schon mal eine Tröte wert. Moment. Dann, also meine wüsste ich jetzt, glaube ich, ne? Ja, und deswegen habe ich meine genommen. Was war denn? Bernhard und Bianca? Nee, das warst du, das ist nicht richtig. Bernhard und Bianca war ich? Ich glaube, du hast Bernhard und Bianca, ja. Dann... Nee, Aladdin war ich. Die Zeit läuft. Außen Disney, also regelrecht Disney, ja? Wir haben nur Disney genommen. Nicht Pixar. Was könnte das noch gewesen sein? Schneewittchen? Nee. Sehe ich aus wie Schneewittchen? Nee, aber wie einer der Zwerge in groß. Okay, du hast noch eine Chance für einen Film. Gib dir noch einen. Schneewittchen war es definitiv. Okay. Dann gehe ich jetzt all in und sage, aber nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du einen von beiden wissen willst. Aber wenn ich Bernhard und Bianca, den kann ich eigentlich nicht gesagt haben, weil meine drei Top wären andere. Okay, du kannst gleich mal deine Top 3 nennen und dann vergleichen wir, ob sich das vom letzten Jahr verändert hat oder ob dein Gedächtnis einfach kacke ist. Ich gebe dir einen Tipp. Einer war einer der moderneren, die gar nicht so lange her ist, von den 2D-Disney-Filmen. Den habe ich auch genannt. Ich glaube, es war sogar der letzte, meine ich, der gezeichnet wurde. Aber es jetzt könnte auch falsche Informationen sein, ne? Von den letzten? Ja, nee, kann eigentlich nicht sein. Das war noch davor. Mulan? Leider nein, es war Küss den Frosch und das Dschungelbuch. Das waren meine Top 3. Also Top 3 war Küss den Frosch und Top 2 war dann das Dschungelbuch. Ich glaube, ich habe es mittlerweile wieder im Kopf so zurechtgerückt, wie ich das gemacht habe. Also der erste war König der Löwen, dann der zweite war Aladdin, meine ich. Ja. Und der dritte hätte ich normalerweise sagen müssen, Die Schöne und das Biest, habe aber dann Bernhard und Bianca genommen, weil das der erste war. Du hast gar nicht Bernhard und Bianca, ich glaube, du hast alle drei deine Titel, Die Schöne und das Biest. Aber ich habe für dich auch einen Trostpreis, wenn es nicht klappt. Muss ja weg, das Zeug. Eine Tröte. Oh Mann, die geht immer kaputt. Das ist ja voll scheiße. Hier eine Tröte, die musst du selber zusammenbauen. Bauanleitung kriegst du im Handel. Oh. Ja. Was ist das denn? Da kommt das Mundstück von einer anderen Tröte heraus. Das ist Frage, wo ist die andere Tröte? Ja, die kannst du mir geben. Ich glaube, die ist noch in der Packung. Ah, ist das schön. Nun gut, letzte Frage, Steffen. Ja? Und zwar waren wir auf dem Weihnachtsmarkt haben zusammen aus Tassen getrunken. Auf dieser Tasse stand etwas drauf. Und was für eine Stadt behauptet diese Tasse, ist Frankfurt. Und zwar ist es A, eine Stadt der Banken. B, eine Stadt des Ebblevoy. C, also Entschuldigung, falls ich falsch ausgesprochen habe. C, Stadt der Wunder. Oder D, Stadt des Sports. Eindeutig D. Stadt des Sports, ist das deine letzte Antwort? Ja. Steffen Liebscher, Sie haben dieses Quiz gerockt, muss ich sagen. Und dafür gibt es zum Schluss? Den Hauptpreis, eine Tröte. Nein. Wieder eine Tröte, diesmal wieder mit Bauernleitung. Aber das ist nicht alles. Sie haben ja das Quiz ohne jeglichen ohne jeglichen Fehler überstanden. Ich habe etwas. Naja, doch, aber. Das muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt kurz vor Schluss bekommen. Ich weiß eigentlich auch, dass du es hast, aber ich habe mir gedacht, Weihnachten ist ja auch das Fest des Gebens und nicht nur des Nehmens. Deswegen habe ich ihn einfach mitgebracht. Ich weiß eh, dass du ihn hast. Ich nehme es und gebe es dir dann zurück, oder? Oh, ich habe hier noch Stafetten drin. Gut. Stafetten? Kennst du Stafetten? Da ist er. Wir werden es gleich probieren. Und zwar habe ich ihn ausgepackt. Bianca hat mir das mitgebracht und ich habe einen Goofy ausgepackt. Und ich habe zu ihr gesagt, ist das okay für dich, wenn ich Steffen, weil es so ein großer Goofy wird. Ich glaube, du hast ihn wahrscheinlich schon. Ja, aber ich schenke dir trotzdem hier. Goofy kann man nie genug haben. Und du kannst damit wahrscheinlich viel mehr anfangen. Und der Mini-Comic ist auch nochmal cool, habe ich auch schon durchgelesen. Komm mal machen. Klein Herber Wundertütchen. Ja. Das ist schön. Da freue ich mich. Dankeschön. Ich hoffe, du freust dich wie immer. Ich freue mich wie immer, weil jetzt wird sich meine Freundin freuen, wenn ich da nach Hause komme. Mit den Schritten. Morgen Schatz, nicht. So werde ich dir dann wecken, ja, morgen. Ja. Das musst du ganz leise aufstehen und dann keine Reaktion. Ja, ich hoffe, du kannst was mit den Schritten anfangen. Ach du, da gibt es unwahrscheinlich viele Anwendungsfälle für mich. Ich glaube, ich hätte noch eine gehabt, aber die nehme ich jetzt, glaube ich, mit, weil ich brauche die auch, glaube ich, für den Privatgebrauch. Für den Zug noch. Ja, für den Zug, für den Flixbus, falls ich sagen will, schneller. Ach ja. So, ich habe eine Idee, Steffen. Vielleicht hast du ja dazu Lust drauf. Jetzt waren wir aber gerade bei Disney, deswegen könnte ich... Willst du nochmal zu Disney zurück, ja? Theoretisch könnte ich da noch was einstreuen, nämlich wir waren nochmal im Disneyland dieses Jahr. Ich freue mich über jedes Thema, was du vorbereitet hast. Go, Steffen. Wir waren nochmal im Disneyland dieses Jahr. Ja, Steffen? Mensch, erzähl mir doch mal davon. Es hat geregnet. Wow, und was noch? Nee, also wir sind sonntags hin, haben dann gesagt, naja gut, wir gehen heute nicht in den Park, sondern wir gehen dann Montag und Dienstag rein und das Wetter war halt echt beschissen diesmal. Also es war leider echt durchwachsen. Zum Glück hatte ich schon diese tolle Jacke dabei, die hat mich dann durch den Regen getragen, aber es gab eine schöne Goofy-Weihnachtsshow, die musste ich mir natürlich angucken. Okay, was war da drin los? Da hat Goofy praktisch auf das Weihnachtsfest gewartet, hat mit dem Weihnachtsmann kommuniziert. Das Ganze hat man dann auf so ein, ich sag jetzt mal, Bildschirm im Vordergrund projiziert. Zum einen die Hauptgeschichte und viele Nebenhandlungen und sowas hat sich auf Gebäude rundherum projiziert. Also das ist dann immer so eine ganze Lichtshow. Krass. Was war deine Lieblingswünsche auch? Dann kannst du mir das mal essen. Ja, weil dann klingt das nicht nur so einseitig. Essen im Podcast ist halt... Ist immer super. Ja. Wir haben Weihnachten, also in der Weihnachtsepisode. Ja. Da muss man, also kennst du das, magst du die? Stafette? Ja, ist gut. Ist lecker, das ist meine Lieblings-Colorado. Das sind diese langen Stäbchen im Bund, wo der Lakritz mit drin ist. Ich wollte eigentlich fragen, du warst doch schon mal mehrmals im Disneyland, oder? Ja, ja. Ist das, sehr oft. Ist das jetzt dein Lieblingsbesuch gewesen, oder kannst du das... Nee. Deine Top 3 Disneyland-Besuche. Nein. 2006. War das also, erste Mal? Ich glaube, da war das erste Mal. Das vergisst man auch nicht, oder? Ja. Und da gibt es schon ein paar tolle Besuche, aber es hat halt vom Gefühl her in den letzten Jahren leider ein bisschen abgebaut, habe ich so das Gefühl. Warum? Ja, einfach ein bisschen weniger Magic, ein bisschen weniger, also das insofern, als dass man mit den Dekorationen war es früher irgendwie gefühlt mehr. Man hat sich da einfach mehr Mühe gegeben. Wobei man immer noch Sachen entdecken kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder Figuren entdeckt, die ich vorher noch gar nicht entdeckt hatte, die irgendwo so relativ versteckt irgendwo sind. Da habe ich dann auch mal ein paar Fotos gemacht und sowas. Hast du ein Beispiel für eine Figur? Ja, die beiden, die ich jetzt entdeckt habe, waren zum Beispiel K und Sasu. Die sind auf so einem Nebenweg irgendwo, dann hast du halt diese, du hast ja überall dieses Material, so dieses, was ist denn das, so ein Hartschaum, also aus was die Figuren dann gemacht sind und die Gebäude zum Teil verziert sind und sowas. Und aus den Dingern sind halt die ganzen Figuren auch gemacht und sowas. Und da gibt es halt immer viel zu entdecken, also so viele kleine Details. Und wenn man das einfach mal nimmt und das versucht zu entdecken, dann hat man schon seinen Spaß. Ist halt blöd, wenn es dabei regnet, da macht das dann nicht ganz viel Spaß. Und es gibt zum Beispiel in der Main Street, gibt es, nur jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, da gibt es ein Fenster, wo dann halt bedeutende Animationskünstler von Disney verewigt sind, zum Beispiel. Okay. Gibt es da einen ganz Bekannten, den man irgendwie kennt? von einem Atom. Ja, was heißt ein Bekannten? Wenn ich jetzt einen Namen sage, sagt das wahrscheinlich nichts. Aber nee, ich kann mich nicht erinnern. Nee, ich möchte jetzt nicht falsch aussprechen, weil das ähnlich klingt wie eine bekannte Sängerin. Deswegen, bevor ich dann jetzt was Falsches sage. Ins Ohr, nein. Und dann sage ich ihm. Nein. Was? Rihanna? Okay. Ich weiß halt nur, dass zum Beispiel einer jetzt dieses Jahr erst gestorben ist und ja. Oh. Ja. Naja, jedenfalls, ich habe mich gefreut. Also wir waren ja Anfang des Jahres schon mal im März und da waren meine Lieblingsattraktionen, also die Piraten der Karibik zum Beispiel und. Dieses Jahr? Ja. Okay. Und, was ist das, eine Wasserachterbahn oder was ist das? Ja, im Grunde ist es schon eine Achterbahn nicht. Also es ist eigentlich so eine gemütliche Fahrt mit Animatronic-Figuren. Es gibt zweimal ein Gefälle, was jetzt aber nicht so wahnsinnig schlimm ist oder wild. Bist du nicht so ein Achterbahntyp? Nee, ich bin nicht so ein Achterbahntyp. Achso, das heißt, Phantasialand wäre nichts für dich. Ja? In Brühl gibt es ein Phantasialand. Ja, also ich würde mir das schon mal angucken, aber ich sag mal so, im Disneyland habe ich dann halt immer noch die Auswahlmöglichkeiten. Ja? Okay. Es gibt dann halt auch wirklich viele Fahrgeschäfte, die dann für Kinder oder für Angsthasen wie mich halt konzipiert sind, wo man dann einfach ohne weitere Bedenken. Ich gehöre halt auch dazu im Phantasialand in Brühl, wo ich, das war bei mir in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann sein, dass ich schon mal im Podcast erzählt habe, wir haben jetzt mittlerweile schon 19 Folgen auf dem Buckel. Man muss sich auch mal wiederholen, sagt die Medienkuh. Ich wurde mal eingeladen von einem Kumpel in Phantasialand, aber ich wurde der Familie vorgestellt als totaler Achterbahn-Freak. Totaler, also ich gehe auf jede Achterbahn drauf. Dabei habe ich Höhenangst und ich habe voll Angst. Und dann bin ich da hingekommen und ich wusste das mit diesem, dass ich angekündigt bin als Achterbahn-Typ überhaupt nicht. Und bin dann da hingegangen und dann meinte die Familie schon so, der kleine, ich weiß nicht, 13, 14-Jährige meinte so, cool, dass du mitkommst, ich habe gehört, du bist voll der Achterbahn-Freak. Und ich bin fast jeder Achterbahn aus dem Weg gegangen, außer ich habe mir eine gedacht, das kann ja nicht so schlimm sein. Es gibt eine sogenannte Achterbahn im Dunkeln. Und dann bin ich mit diesem kleinen Jungen zusammen als Einziger durch die Achterbahn im Dunkeln gefahren. Es war viel schlimmer, als wenn man was gesehen hätte, weil man nichts gesehen hat und ich die ganze Zeit gedacht habe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Mhm. Was ich aber allerdings gemacht habe, ist, ich habe statt ich sterbe, sterbe, sterbe gerufen, in meiner etwas wütenden und ängstlichen Art die ganze Zeit das Kind angeschnauzt mit Fachausdrücken, die ich jetzt mit dem Explicit-Tag mal einfach auszeichne, so dass ich dann nachher, als ich aus der Achterbahn rausgegangen bin, zu dem Kleinen gesagt habe, übrigens, sorry, das war nicht so gemeint, aber ich habe jetzt immer noch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Kleinen. Schöne Grüße an Manuel in dem Fall. Ich hab dich gern, auch wenn ich dich als sehr viele Sachen beschimpft habe, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest. Ja, so hat sich für den nochmal das Schimpfwortarsenal ein bisschen erweitert. Wirklich? Hatte doch was Gutes. Ja, aber so eine ähnliche Achterbahn bin ich halt dann auch mal gefahren im Disneyland. Die war halt auch neu und ich wusste auch gar nicht, dass es im Grunde ein Dark Ride ist. Und naja. Die bin ich dann halt einmal gefahren. Genau. Und das war's dann auch. Ich hatte, im Phantasialand hast du noch so eine optische Täuschung, wo es so aussieht, als würde der Raum sich so kippen und du mit so einer Schaukel weit nach hinten gehst, dass du fast aus deinem Sitz rausfällst. Ich war der Einzige in der ganzen Runde, selbst die kleinen Kinder, die mit drin gesessen haben, ich habe wie eine Sirene die ganze Zeit durchgeschrien. Ah, ich falle. Ah, ah, ah. Und irgendwann merke ich so beim Schreien die ganze Zeit. Ah, ah, und guck so um mich und schreien wir das weiter und guck so, okay, keiner hier macht noch irgendwas. Ich bin der einzige Idiot, der die ganze Zeit noch hier schreit. Ich lasse das jetzt nicht. Da ist wieder die schreiende Frau. Da ist die schreiende Frau. Kann jemand die schreiende Frau in Reihe 3 löschen? Ja. Und das andere ist halt immer das, was ich sehr gerne besuche, ist das Fan der Männer. Ist auch eine sehr gemütliche Fahrt, aber mit mit einer schönen Geschichte. Und was passiert denn das Phantom Manor? Kenn ich gar nicht. Phantom Manor gehst rein in den Vorraum, dann senkt er sich erstmal so ab, aber ganz gemächlich. Ja. Und an der Wand hast du so Bilder. Und am Anfang, wenn du reingehst, sehen die ganz normal aus, so wie ganz normale Porträtbilder, sage ich jetzt mal. Und dann deckt sich aber unter jedem Bild so eine Todesszene auf. Also da passiert dann gleich was. Ah. Ja, praktisch im nächsten Moment des Bildes wäre dann derjenige weg, ja, über irgendeine Art und Weise. Und dann geht es in den nächsten Raum, den durchschreitet man so vorbei an einem Bild, was so eine Büste zeigt im Grund, die einen mit dem Blick verfolgt. Und dann geht es in die Gondeln und durch verschiedene Szenen hindurch, die dann so ein bisschen andeuten soll, dass man unter den Männern hindurchfährt oder vorbei und in so eine Geisterwelt kommt. Und Ja, die typische Geisterbraut ist so das Thema von dem ganzen Ding. Und am Ende dann gibt es nochmal so eine Szene, da fährt man an so einem Spiegel vorbei und oben über deiner Gondel taucht so ein Geist auf. Okay, es gibt denn dann so eine Alterseinstufung vorne in solcher Attraktion, weil das stelle ich mir gerade vor, ist nicht eher für kleine Kinder, doch eher weniger, ja, oder? Kleinkinder könnte ich schon eher erschrecken. Weiß ich gar nicht, was da die Altersbegrenzung jetzt ist. So ab 12 oder was da so steht? Also keine Ahnung, ich kann nicht einschätzen. Ist jetzt nicht grausam in dem Sinne. Es ist eigentlich eher so so gruselig romantisch. Ah, okay, da geht's ja. Also so ein bisschen wie Tim Burton's Halloween on Nightmare. Genau. Ah, das ist cool. Pink's Team mag ich ja gerne, ja. Ja. Na gut. Schaurig schön, sag mal so. Schaurig schön. Ja. Ich hatte gerade vorhin schon gesagt, ich habe Steffen mal vor eine Idee durchgegeben, weil ich wollte eigentlich, es ist ja Weihnachtsfeier. Hast du schon eine Weihnachtsfeier gehabt dieses Jahr? Ich hätte eine gehabt, aber ich war nicht da. Gut, so kann man es auch regeln. Und ich hätte gerne auf der Weihnachtsfeier eigentlich einen sehr, sehr, sehr hässlichen Pullover gerne angehabt, weil Weihnachten ist die einzige Zeit, wo ich einen Pulli anziehe und der kann auch sehr hässlich sein. Ich formuliere jetzt gerade eine Idee, du kannst ja zustimmen, wenn du willst. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie mobil man das hier einsetzen kann, wenn du zwischendurch Lust hast oder wenn wir irgendwie aus dem Geschäft raus sind und könnten kurz reden, das musst du sagen. Aber ich würde gerne versuchen, jetzt hier in der Zeil, Meilzeil, dein Teil, irgendwo einen hässlichen Pulli aufzutreiben. Und dann würde ich gerne ein Foto davon machen. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch einen hässlichen Pulli nehmen würdest, aber das kann ich ja jetzt nicht zwingen. Kannst ja auch den nehmen, der ist ganz nett. Das ist hässlich genug. Nein, das wollte ich nicht sagen, das war Spaß. Ich finde, dann sollten wir so ein kleines Postkartenfoto machen von uns, wie man so typisch verschickt. Und dann können wir unseren Hörern, dann sind die live dabei, wenn wir uns schön ein kleines hässliches Pullover, schönes Weihnachtsfoto machen. Dann sind wir auf dem Weihnachtsmarkt mit unseren hässlichen Pullis. Das würde mich richtig freuen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Hast du den Pulli dabei oder was? Oder willst du jetzt was einkaufen? Ich würde jetzt einen kaufen mit dir. Sodass wir sozusagen uns auch mal über das leidige Thema für Nerds unterhalten können. Wie geht man eigentlich als Nerds Kleidung einkaufen? Wahrscheinlich gar nicht. Ja. Naja, wir können ja mal unten in Elbenwald gucken, ob sie da was in der Abrichtung haben. Aber ansonsten wüsste ich jetzt halt, gut, Nerd-Pullis halt, ne? Aber, ja, ich habe eine Vorstellung, ich will einen Rentier-Pulli haben, der so richtig faserig eklig ist. So ein ugly Sweater, ob es das so ein ugly Sweater. Das was ist ein ugly Sweater? Ja, genau das. Okay, bei ugly Sweater habe ich jetzt an Netzbrusthemd gedacht, das wollte ich dir jetzt heute nicht antun. Müssen wir mal gucken, ob wir mal irgendwo was finden, weil ich glaube, hier in den Läden hast du das eher nicht. Ne? Ja. Aber ich habe gehört, es gibt Läden, in denen es wirklich Abteilungen geben soll, in denen extra hässliche Pullis drin sein sollen. Okay. Und wir werden doch einen hässlichen Pulli finden. Was wäre denn so ein Laden, wo es das gibt? Ich kenne mich ja auch im Modeland hier kein Stück aus. Ich will jetzt einfach in den nächsten reingehen, den ich sehe. Okay, wir gucken einfach mal. H&M. Ja, also, mit dem hier, den ich nicht sagen wollte, aber das ist okay. Wir können es ja sagen, wir sind ja bei... Weil daneben ist ja direkt der Footlocker und der Hallhuber. Was ist der Hallhuber denn für ein Laden? Hallhuber? Ja, was ist das? Ja, ich glaube, das ist auch Klamotten oder was. Was ist das? Klamotten. Ach, Klamotten. Aber klingt sehr edel. Ja. Dann gehen wir da nicht rein. Ich glaube nicht, dass die hässliches Wetter haben. Guten Tag, haben Sie hässliches Wetter? Haben Sie hässliches Wetter? Hässliches Wetter. Fangen Sie doch mal hier der Fleischtheke. Wir gehen einfach, ab. Wir könnten auch einen Kaufhof mal gucken. Ja, stimmt, da können wir auch gucken. Was ist das tun? Ansonsten trinken wir dann einfach noch einen Glühwein. Das ist ja unser übliches zum Schluss. Dann setzen wir uns wieder auf die Banken, zwei Penner, und dann gucken wir. Letztes Jahr hatten wir unseren Schluss im Hotelzimmer. Oh. Aber darüber machen wir den Mantel des Schweigens. Scheiße, dass wir das aufgezeichnet haben. Wir haben gegenseitig unsere Tops präsentiert. Noch eine Stafette, bevor wir losgehen? Ja, noch ein bisschen Wegstärkung und dann würde ich sagen, an dieser Stelle Pause. Jo, bis gleich. Okay. So, Basti, Stößchen. Stößchen, hör mal. Schön. Hört man das? Hört man diese tollen Blatt? Also ich muss sagen, die letzten Jahre Gläser waren ja schon... Ich trinke jetzt einfach, Kinder. Es ist jetzt auch mein dritter Tag in Folge mit Alkohol. Ich überlege, zu den AAs zu gehen. Haben wir denn das Projekt Pullover schon erfolgreich? Ja, wir hatten kurzzeitig eine Idee umschmissen. Weil das Problem ist... wir wollten rausgehen, weil das wir hatten Angst... Wenn Sie es jetzt gut zusammenschneiden, wissen Sie, was Sie haben. Lass die Hose an. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt drei Tage und Achsel. Rosinen. Rosinen. Ja, am Ende meines Getränks sind leckere Rosinen. Und ich glaube, deswegen schmeckt dieser Apfelpunsch, dieser Bratapfelpunsch auch sehr lecker. Aber die Frage ist die Flüssigkeit schon Bratapfel-flavored? Oder liegt es daran, dass es Flavor, right? Ich glaube, es liegt an dem Bratapfel, den sie da aufgespießt, reingestopft haben. Das ist ja Betrug. Das war gar kein Bratapfel, das war ein Apfel. Da müsste man nochmal hingehen und mal fragen, was da jetzt der Bratapfel... Also können Sie bitte mir den Pfand zurückgeben? Das ist kein Bratapfelpunsch. Ich bin deutsch, ich verstehe das als... Ich würde Ihnen auch den Pfand zurückgeben, wenn Sie sich nicht beschweren würden. Wo ist denn das Reinheitsgebot für Bratapfelpunsch? So geht das nicht. Da kann doch nicht jede Plörre rein. Rosinen soll auch nicht. Lieber Hörer, wie Sie hören, sind wir in Apfellaune. Sehr gute Apfellaune. Das ist der gute Apfel. Oder Apfellaune? Ist egal, für mich Apfel ist dasselbe. Die Rosinen lasse ich drin. Ich glaube, in Frankfurt ist auch kein Unterschied zwischen Apfeln und Apfel, oder? Wenn man es ausspricht, so dialektisch. Geh mal Apfel. Geh mal Apfel. Oh Gott. Geh mal Apfel. So. Basti. Steffen, mir ist aufgefallen, dir ist eine schöne Beobachtung eingefallen, als wir noch in der Maizeile waren. Du hast gesagt, du hast ein paar Leute ihre Geschenke beobachtet. Thema. Ja, ich habe gedacht, ich bin mal Thema. Ich schlage immer Themen vor und erinnere mich da nicht mehr dran. Ja, du hast, glaube ich, ein paar Geschenke gesehen. Was kaufen? Steffen als mein investigativer Reporter für Geschenke. Was gibt es so? Ich schalte jetzt zu Steffen am Weihnachtsmarkt. Steffen, hörst du mich? Ja, hier ist Steffen vom Weihnachtsmarkt. Ruhe da hinten. Wir nehmen hier für den Deutschlandfunk auf. Da war ein Mann, der trug ein Paket, auf dem man erkennen konnte, was er sich so gedacht hat, eventuell. Hast du die Polizei gerufen, ein Mann an ein Paket? Was? Pakete sind gerade ein ganz schlechtes Thema in Deutschland. Der hat wohl gedacht, Schatz, ich schenke dir einen Toaster. Schatzi, schenk mir einen Toaster. Steffen! Die Bank. Die Bank ist frei. War gut, oh, bleib. Ja, jetzt rennt er weg. Basti ist weg. Jetzt muss ich auch noch sein Zeug nehmen. Es ist ein Kreuz. Lass mich doch einfach zurück mit deinem 30 Kilo Gepäck. Das ist doch, also... Guck mal, unser eingeritztes Herz. Und die Leute denken sich so, was... Unser eingeritztes Herz ist auch noch hier. Shorty, hier, wo seid ihr? Gruß S. Das war noch hier damals. Steffen, grüß Steffen. Setz dich, Steffen, setz dich. Oh, allgemeiner setzen Sie. Oh, ich hab so im Rücken, wenn ich länger stehe. Ich nehme mal kurz. Hi, endlich habe ich mal das Mic. Jetzt ist mal der DJ am Mic. Wiki. Bitte keinen Mic drauf, wenn es nicht... Ich habe schon, was ist, wenn ich aus der Nase jetzt laufe, also wenn es mir da läuft, ist das dann ein Mic Drop? Ist das dann ein Drop auf das Mic? Mic Drop? Boah, genau, der Steffen hatte gesehen, wie man sich einen Toaster gekauft hat. Da war schon sehr seltsam. Ich glaube, der Steffen möchte auch was sagen. Unterstützt die Petition, kein Alk für Basti. Nicht so lange nacheinander. Ich habe versucht, eine Switch auszumachen, weil ich ja gedacht habe, Switch. Du musst sie erstmal einmachen, um sie ausmachen zu können. Ah, jetzt hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe, glaube ich, den Switch-Schalter gefunden. Ah. Ist das doppelt gemacht, wenn man Switch-Schalter sagt? Eventuell. Übrigens, neue Sportart bei Kindern, sich ein Switchern. Oh Gott. Ja, nun gut. Diese Folge möchte niemand hören. Es ist halt Weihnachten, dann lässt man seine Gefühle mal freien Lauf. Noch weniger als davor. Steffen, aber etwas habe ich doch noch vorbereitet. Ich müsste dir das Mikrofon wieder zurückgeben, wenn du, bist du fertig mit Taschentuch, Injektion? Ich gebe es dir mal zurück, ich muss was rausholen. Mit was? Ja, oh. Das war der Pfand. Das ist mein Pfand runtergefallen. Weißt du, wie assi wir kriegen mit den Geräuschen? Das ist mein Pfand. Aber wenigstens sind auch, jetzt ist auch dabei gleich die lästigen trockenen Weintrauben weg. Das ist doch scheiße. Das kann man doch wieder keinen zumuten. Aber naja, gut. Muss sich ja auch keiner anhören. Seid ihr selbst schuld, wenn ihr das ja hört. Auch hier frage ich, wie in den Comic-Cookies, postet doch einfach in die Kommentare, an welcher Stelle ihr ausgeschaltet habt. Schon gesponsert. Was ist hier los? Immer wenn ich weggucke, gesponsert. Ja, Comic-Cookies. Basti ist immer noch beschäftigt, Comic-Cookies. Könnt ihr nicht ein paar soziale Portale wie der Komiker unterstützen, die nichts bekommen? Der was? Der Komiker, läuft glaube ich auch. Oh, der Komiker, oh ja, der Komiker, aber besser Comic-Cookies. Nein, der Komiker, da kommt aber nichts, da kommt ja nichts Neues. Nee, da kommt auch nichts. Ich glaube, der schreibt jetzt wieder, der schreibt. Der schreibt. Ja, gibt es denn wieder tolle Videos demnächst? Ja, ich habe eins von unserem Hosen-Down in der Zeile, das war sehr schön. Solange du nicht verrätst, was mir gehört und was dir, ist alles okay. Ich pixel die wichtigen Sachen aus, die Augen sind nicht zu sehen. Was ist denn hier los? Ich bin, bin verwirrt. Ich bin angetan. Auch, aber... Versuche es einfach rauszuholen. Also, was mir noch am besten gefällt hier, ist das Gerippte aus Plastik. was steht denn diesmal drauf? Kommen wir mal gucken. Heißer Frankfurter Apfelglühwein. Von Vossmann. Jetzt haben wir schon wieder Werbung gehabt, aber nein. Naja, es gibt ja auch schöne andere Bratapfelkunstvertreiber. Wie zum Beispiel Bratapfel-Paul. Bratis Kids. Bratis Lava. Bratis Lava, sehr gut. Oh Gott. Ich gebe auf, ich habe jetzt was. Machst du bitte mal kurz die Augen zu? Ja, ich, zwar, dass ich heute immer die Augen zumachen muss. Mir wird doch schwindelig. Jetzt ich hab was Großes in dir. Ich hab, Dann brauchst du keine Angst zu haben. Du sollst die Hose an. Okay, ich nehme das Mikrofon. Ja. Du darfst nicht gucken. Nee. Und du nimmst jetzt was in die Hand, du musst mir sagen, was es ist. Bitte? Nimm mal in die Hand, du darfst fühlen. Was ist das? Oh, das ist ein Controller. Was für ein Controller? Von welcher Konsole? Das, vom Gefühl her, Super Nintendo. Sehr gut, es ist der Controller der Super Nintendo ES Mini. Die kriege ich jetzt? Nein. Ach, die kriege ich jetzt? Das wäre, wenn du alle Fragen beantwortet hättest. In Kommst doch. Nein, du hast leider die Disney-Frage nicht beantwortet. Oh. Das tut mir sehr leid, deswegen mache ich den Rucksack jetzt wieder zu. Nein, ich habe sie wirklich dabei. Ich könnte auch gleich noch gerne ein Foto machen oder sowas. Wenn ich sie rauskriegen sollte. Die kriege ich jetzt? Sie hat sich sehr verkackt. Nein, du kriegst nicht, Steffen. Denn ich möchte ein neues Thema aufmachen. Denn ich habe mir vor... Das ist gemein. Da drückt er mir den Controller in die Hand und dann gibt er mir das einfach nicht. Kann das sein, dass ich gerade mein... Ich habe gerade mal... Ich habe gerade meinen umgekippt. Da war noch was drin. Jetzt bin traurig, jetzt möchte ich das Thema doch nicht mehr machen. Ich möchte, dass die Folge jetzt beendet wird. Basti ist traurig. Aber bei dir sind wenigstens noch die Rosinen drin. Wenigstens habe ich noch Rosinen. Und zwar habe ich mir vor schon... Hallo Frank. Vor zwei... Wann ist sie rausgekommen? Versteht nicht jeder. Weißt du das noch, wann die dieses Jahr rausgekommen ist? Super. Die Super Nintendo SNES. Nee, das war die NES. Letztes Jahr kam die NES raus und ich habe jetzt die Super NES Mini. Ja, die kam dieses Jahr raus. Genau. Ich wollte nur fragen, welchen Monat, weißt du das noch? Jetzt sag bitte, dass sie dieses Jahr rauskommt, dann lege ich im Loop. September, glaube ich. September, ne? Und nachdem die September rausgekommen ist, bin ich wie ein... Ich übernehme kein Gewehr. Wie so ein... Tiger, Pistole ist handlich. Wie so ein Tiger in der Saturn um diese Konsole rumgelaufen, habe jeden Tag irgendwie, wenn ich reingegangen bin, meiner Frau ein Foto geschickt. Guck mal, sie liegt so unschuldig da. Wenn ich sie jetzt nicht hole, ist sie bald nicht mehr da. Sie braucht doch jemanden. Es muss doch jemanden sich um die SNES kümmern. Guck sie an, wie traurig sie guckt, der Yoshi und der Mario auf der Verpackung mit seinen 21 Spielen. Was soll er denn machen ohne mich? Und letztendlich ist es die typische Übereinkunft, die es bei meinen Eltern auch gibt. Wir haben uns unsere Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Meine Frau hat eine Klarstein bekommen. Alle Frauen, die jetzt werden jetzt entzückt sein. Was? Eine Klarstein ist eine Küchenmaschine. Vielleicht sagt ihr die KitchenAid was. Ja, die habe ich. Hammer. Die habt ihr selber? Ah. Die ist ja mega teuer. Aber egal. KitchenAid. Ja. Die Klarstein ist die... Gab es bei Groupon günstiger. Die KitchenAid ist... Die Klarstein. Die Klarstein ist sozusagen die günstige Version davon. Hat, glaube ich, ein paar Funktionen. Wobei, das Ding hat doch gar keine Funktion. Man kann Sachen reinwerfen. Das kümmert sich rührend. Oh Gott. Das tut so weh. Ich fand den immer gut. Ich find den eigentlich auch schlecht, muss ich sagen. Aber es liegt vielleicht auch am Apfelplunsch. Sie hat sich jetzt den Klarstein gekauft. Das wird eine super Folge, Leute. Das wird eine super Folge. Sag ich doch. Und ich habe mir diese SNES Mini gekauft. Und ich habe die jetzt... ich war so manisch hinterher, als ich die aufgemacht habe. Wieso liegt eigentlich dieses... Ja, ich muss das wieder einpacken. Du lenkst mich auch auf einmal ab. Das mache ich gerne. Ja. Als die SNES Mini gekauft habe, fand ich folgende Spiele wichtig. Super Mario World. Ich glaube, es war Super Mario World. Das ist das erste Spiel, in dem Yoshi aufgetreten ist. Genau. Oder? Genau. Da kannst du Yoshi zwischendurch nehmen, aber ich habe ihn gerne immer wieder verloren. Ich bin ein ganz schlechter Haustierbesitzer. Also meinen Yoshi habe ich meistens in den Abgrund fallen lassen. Du kannst Yoshi nehmen? Ich habe auch versucht, mich von meinem eigenen Yoshi fressen zu lassen. Das war eine sehr komische Fetisch, muss ich sagen. Sich von seinem eigenen Yoshi fressen zu lassen. Hat nicht funktioniert. Ich habe sehr viele Stunden damit verbracht, mich fressen zu lassen. Nun gut, egal. Und dann als Ei wieder ausgeschieden zu werden. Sehr großes Ei. Das ist im neuesten Mario-Spiel möglich, glaube ich. Bei Super Mario Odyssey gibt es ja Yoshi. Gut, ich sehe schon geballte Fachkenntnisse auf der Seite. Und weitere wichtige Spiele für mich sind, ich bin vor allem bei Nintendo mit Zelda aufgewachsen. Und zwar mit, ich glaube, Ocarina of Time war es. In dem Fall ist bei der Super Nintendo SNES Mini ist Link to the Past, den ich noch nie gespielt habe. Der teilt sich auf in eine Oberwelt und dann irgendwann auch in eine Unterwelt, wo du zwischen zwei Zeiten hin und her rast. Das ist ja wie bei Stranger Things. Das habe ich leider nicht gesehen. Das kannst du gleich was dazu erzählen. Mann, wie kannst du das nicht gesehen haben? Guck mir doch lieber Dark an. Ich habe es mir auch erst später angeguckt, aber immerhin habe ich es mir angeguckt. Werde ich deswegen jetzt aus dem Bund des Nerd-Kosmos... Okay. Fäng ich noch gerade wieder an zu pieseln. Ja, ich beeil mich. Die SNES Mini hat mir sehr viel Spaß gemacht. Steffen hat ja gerade den Controller in der Hand gehabt. Oh, es ist ein tolles Gefühl, oder? Es ist wirklich, hast du selber früher Super Nintendo gehabt, oder? Hast du irgendwelche Nintendo-Konsolen gehabt? Gameboy. Bei mir, ich bin auch ein totales Gameboy-Kind. Was war dein Lieblingsspiel auf dem Gameboy? Ich glaube, Super Mario Land 2 war das, wo Wario das erste Mal aufgetaucht ist. Oh, als Gegner. Aber du hast nicht Wario gespielt, sondern er ist nur aufgetaucht, ne? Oder ist er? Ja, der war dann nur aufgetaucht. Dann gab es ja den Folgeteil Super Mario Land 3, wo du dann auch Wario gespielt hast. Genau. Und habe ich auch gespielt, fand ich auch super. Ich glaube, das war auch relativ schwer, meine ich. Das war nicht die schwere. Der Zweier, nicht der Dreier, auf jeden Fall mit Wario, der war, glaube ich, schwer. Egal, auf jeden Fall. Und Kirby's Dream Land. Super, das wollte ich gerade sagen. Auf diesem Super Nintendo Entertainment System, so jetzt habe ich es endlich richtig gesagt, gibt es auch Kirby's Dream Course. Und wenn du es ungefähr so gesagt hast, Super Nintendo Entertainment System. Aber es war fast richtig. gibt es auch das Dreamland gibt es auch in einer Spielesammlung, wo ganz viele Kirby-Spiele drin sind. Okay. Und also natürlich dann auch die Variante, die du kennst, halt in bunt. Und ich meine, auf der Gameboy-Version, die ich früher hatte, gab es nicht dieses Kirby saugt etwas ein. Mhm. Jetzt, wir haben jetzt zwei Leute gerade zugeguckt, jetzt will ich irgendein Promi. Okay, egal. Auf jeden Fall. Ich gebe ihn ja schon ein Autogramm, ist ja cool. Was gehört sie auf? Ich glaube, es ist später erst nachgekommen, dass du Leute einsaugen konntest und dann die Fähigkeiten übernehmen kannst. Das gibt es bei diesem Teil zum Beispiel, das kannte ich vorher auch noch nicht. Also bei, du saugst die Leute ein, drückst nach unten. Ja, bei Dreamland gab es das. Gab es das da? Nein, bei Dreamland so nicht. Da gab es nur Saugen und Schießen. Naja. Und welches ist dein Lieblingsgegner? Ja, natürlich König Nickerson. Ja, wirklich, das Wrestling-Match. Ja. Bei mir ist es der Baum gewesen von Anfang an, weil ich den so toll fand, den Baum, der immer so schießen kann. Wie Apfel einsaugen. Äpfel, genau, und auf den schießen. Apropos Apfel. Und dann praktisch wieder zurückschießen. Genau, und ich meine, das ist ja im Endeffekt, was bei Kirby immer gemacht hat. Ich glaube, bei dem König da musste man das auch im Endeffekt am richtigen Zeitpunkt machen. Ne? Was der so toll konnte, ist diese Sprunganimation, wenn er sich so geduckt hat, war ja nur so eine große Kugel, zwei kleine Kugeln an der Seite, Sprung weg, super toll. Und das war relativ einfach. Es war, genau, und die Version, die du jetzt bei Kirby's Dream Course hast, die ist ein bisschen schwerer, auch nicht allzu schwer, weil die Gegner wurden einfach mehr. Du hast halt die Superfähigkeit und bei der Super Nintendo NES... Jetzt habe ich extra falsch gesagt. Da kannst du zu zweit spielen. Das heißt, wenn ich etwas einsauge, die Fähigkeit übernehme oder irgendeinen Knopf drücke, dann kannst du zum Beispiel als Typ, der immer diese Kappen schwingt. Kennst du den Gegnertyp noch so ein bisschen? Mhm. Es gibt zum Beispiel einen, der die ganze Zeit Bomben schmeißt, das ist dieser Clown. Und du kannst halt jeder dieser Gegner sozusagen die Fähigkeit übernehmen. Und das macht sehr große Laune. Es sind auch Spiele dabei, die ich sozusagen, ja, die kenne ich nicht so gut. Ich kenne zum Beispiel F-Zero, meine ich. Oder Star Fox Commander, kenne ich gar nicht. Ist so ein Flugspiel, fand ich nicht so toll, als ich jetzt gespielt habe. Andere finden das mega geil. Was es noch drauf gibt, ist ein Mario Kart. Und zwar Mario Kart 2D. Und das ist für Leute, selbst Leute, die nicht gut fahren können, werden auch in dieser Version nicht gut fahren. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich möchte keine näheren Details nennen, aber die Frau ist mir sehr nah bekannt. Mit der habe ich zum Beispiel 3D Super Mario Kart gespielt. Und es gibt da eine Strecke, bei der gibt es Rolltreppen. Rolltreppen fahren in zwei Richtungen, hoch und runter. Ja. Ich fahre und merke so, unten auf dem Bildschirm bewegt sich nichts mehr. Was ist das Einkaufszentrum? Was ist denn da los? Ich sag, warum fährst du denn nicht? Und dann guck ich, ja, das fährt nicht vorwärts. Ich so, du fährst auch in die Gegenrichtung, weil dann wird das nichts. Ich bin vielleicht eine Minute lang immer dagegen gefahren und ich musste so lachen. Ich ist ja trotzdem gewonnen, weil ich so lange lachen musste. Sehr tolles Erlebnis. Kann man mit Super Mario Kart sogar die auch haben. Nein, ich habe ja keinen Namen genannt. Ach so. Also meine Frau möchte ich nicht erwähnen. Und Bianca, sorry. Also, ich weiß nicht, du hast die noch nicht, so wie ich das rausgehört habe, die Super, würdest du die kaufen, die Super Nintendo NES Mini? Würde ich mir kaufen. Wenn sie jetzt nicht schon zu teuer wäre. aber jetzt schon relativ teuer. Ja, wie teuer ist sie mittlerweile? Über 100 Euro bezahlst du dafür, 123, 130. 100 Euro hat sie normal am Anfang gekostet auf jeden Fall. Ich habe 100 Euro, 100 Euro. 100 Euro? Ja, hast 21 Spiele. Und ich habe gehört, da möchte ich aber jetzt nicht dazu aufrufen oder sonst was, wenn man das Originalspiel hat, kann man halt sozusagen mit einem ROM-Emulator sich die angucken. Natürlich nur, wenn man die Originalspiele besitzt. Das heißt, diese tollen Card-Dinger. Das Ding ist natürlich so aufgebaut, dass es so aussieht, aber du kannst keine, die sind ja alle digital drauf. Ja, ja. Was toll ist an den Funktionen ist, du kannst Fortsetzungspunkte machen, wenn du speicherst. Das heißt auch für jemanden wie mich, der Donkey Kong Country nie geschafft hat und immer kaputt gegangen ist und das ganze Level von neu machen musste. Ich kann speichern, gehe an den Fortsetzungspunkt und bin dann durch. Und ich hab's geschafft. Da könnten andere jetzt sagen, was bist du für ein billiger Cheater, dass du diesen scheiß Move benutzt? Dann sage ich so, aber ich hatte Spaß dabei. Ich hatte Spaß. So. So. Schönes Schlusswort. Ich hatte mir letztes Jahr, hatte ich die zum Geburtstag die 3DS bekommen. Ja. Und, also auch schon was älter, ne? Die neuere Version davon. Also okay. Ich habe da nochmal irgendwie eine Überarbeitung, wo du auch die Amiibos draufstellen kannst und sowas. Und da hatte ich mir dann auch so ein neues Kirby-Spiel gekauft. Ich meine, es heißt Kirby in Robotland oder irgendwie sowas. Okay. Und da ist das dann auch mit den Fähigkeiten, und das zu übernehmen. Ja. Und dann hast du auch so einen großen Robotanzug dazu. Geil. Also das ist schon nicht schlecht. Kann ich auch empfehlen. Also die Fähigkeiten, da haben sie sehr viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Also die Fähigkeiten, die er übernehmen konnte, wie Ninja oder Zauberer oder sowas. Genau. Die waren echt super klasse. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich bin großer Fan von Kirby gewesen, fand aber auch damals das Kirby auch sehr einfach, muss man einfach sagen. Also, und ich bin keine großartige Spielkoryphäe. Also ich spiele jetzt gerade Tomb Raider, das vor Jahren für die PlayStation 3 rausgekommen ist. Und habe jetzt schon wieder Angst, dass um die Ecke Wölfe sind, weil ich nur einen Bogen in der Hand habe. Versuch mal mit einem Bogen, ein Wolf, der dich direkt angreifen will. Du, ich muss jetzt gerade richtig ziehen. Kannst du mal ein bisschen halten, Wolf? Ich schieße jetzt. Pff. Ja, dann bin ich schon direkt wieder tot. Und das ist brutal. Ja. Das ist richtig brutal. Das wird gezeigt, wie der Wolf mir so in den Hals beißt. Und ich so, das ist doch nicht mehr mein Tomb Raider. Bei meinem Tomb Raider früher, da wurde ein Schalter umgelegt und die Frau hatte dreieckige Tüten. Wo ist denn was ist da los? Was ist denn da los? Gib mir mal, nein, aber super, bis jetzt schönes Spiel, aber ich möchte erst nächstes Mal drüber reden. Nora Tschirner ist auch sehr toller Sprecherin, muss man sagen. Also Nora Tschirner macht Spaß. Ich komme nochmal zu 3. 3DS. Nee, vergiss es. Du wolltest was zu 3DS sagen, oder was ist das für Kirby? Genau, ja. Kirby's Dream Land, Kirby's Robot Land. Ist super, kann super, ich mir empfehlen. Ja? Und es gibt noch ein Yoshi-Spiel, so ähnlich wie dieses Yoshi's Island 2, glaube ich, wo die Baby Mario und Luigi und sowas mit dabei sind. Und das ist dann jetzt die Variante, wo du, glaube ich, nur Yoshi spielst und der dann irgendwelche Fäden einsaugt und sowas. Also in Woolland, glaube ich. Wolle, alles aus Wolle, ja, ne? Genau. Ja, ja. Es gibt ja auch so Paper Mario und sowas, habe ich jetzt nie gespielt. Auf dem SNES ist auch Yoshi's World 2 drauf. Da ist alles in so ganz kindliche Optik. Das sieht auch sehr schön aus. Also muss ich echt sagen, sehr toll. Ja. Ja, so comic-mäßig. Ja, auch. Macht sehr viel Spaß. Es gibt auch noch so Sachen wie Pen and Paper Mario, aber das sind so Sachen, die machen mir dann nicht so viel Spaß. Auch Mega Man, das ist Metroidvania-Gedöns, das war auch drauf. Metroid Prime. Ich bin da aber leider irgendwie in einer Ecke hängen geblieben und habe jetzt keinen Bock mehr. Ich kann da nicht mal raushüpfen. Ja, ich hab halt früher auch nie Zelda gespielt, aber auf dem Ding würde ich es wahrscheinlich sogar mal spielen, wenn es jetzt eben mit drauf ist. Oder würdest du die Switch kaufen? Also das ist ja das neue Ding dann. Oder würdest du eher die alte Konsole kaufen? Was würdest du machen, wenn du die Entscheidung hättest? Nur du zwischen den beiden darfst du entscheiden. Switch oder SNES? Budgetabhängig, ne? Okay, aber wir nehmen jetzt mal an, du bist Milliardär. Und beide. Okay, wir nehmen an, du bist Milliardär, dann darfst du jedenfalls von beiden entscheiden. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann schon die Switch erstmal. Okay. Weil neue Generation und so. Und das erste Spiel wäre Mario oder Zelda? Klar, logisch. Mario. Okay. Verständlich, ein super Spiel. Was ich gesehen habe, sah super aus, auf jeden Fall. Mit der Kappe so zu schmeißen, sehr toll. Wieder mal was Neues mit angeführt und die Kappe ist jetzt praktisch ein eigener Charakter, wenn man so will. Und warum nicht? Aber im Endeffekt hat Kirby es ja ein bisschen vorgemacht. Kirby hat ja auch diese Fähigkeiten einsaugen, aber das haben die toll weitergemacht mit der Kappe, das muss man echt sagen. Ja. Toll. Jetzt haben wir auch mal wieder Content geliefert. Richtig kompetenten Content, nicht mal dieses gesoffene Gesäuse hier. Toll. Naja, fast, ne? Sag nochmal Super Nintendo Entertainment. Super Nintendo Entertainment. Gut. Wollen wir nochmal aufs Wetter gucken? Wetter? Das Wetter. Achso, ja, der Pullover. Wir machen uns jetzt nochmal auf und versuchen noch den Pulli zu kriegen und dann müssen wir wahrscheinlich weihnachtlich auch langsam aus Zeitgründen schon ein bisschen so uns wieder einschlafen. Wie es ja üblich ist, nach der Weihnachtsgans wird erstmal dick geschlafen. Wir sehen uns später und hören uns vor allem. Tschüss. Tschüss. Basti hatte Hunger. Was? Basti hatte Hunger. Ja, ziemlich, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt nichts gegessen hätte, hättest du die Diva kennengelernt. Mhm. Die Diva. Oh. Kreischt die noch lauter als... Die kreischt noch lauter als die alte Frau in mir. Was gibt's denn, der Chris? Es gibt ganz klassisch geschnittene Kartoffelstreifen. Die sind auch unter Pommes weitläufig bekannt. Und Currywurst. Unter Frittern. Und Currywurst ist ganz okay, aber der Mensch, bei dem ich das jetzt gerade vorhin geholt habe, hat Probleme mit der Mayonnaise-Tube gehabt. Der hat nämlich so draufgehauen, dass ich Angst hatte, dass ich nachher so einen ganzen Schlotz im Gesicht habe. Und wie ich dann ausgesehen hätte, will ich lieber nicht wissen. Also, wir sind ja... Oh Gott. Er ist halt schon etwas älteren Alters und da fließt die Mayonnaise nicht mehr so. Da fließt die Mayonnaise nicht mehr so. Aber... Oh Gott. Steffen, während ich hier so schön vor mich hinknusper, erzähl doch mal, was mit unserer Sache mit den Pullovern passiert ist. Das müssen wir jetzt auflösen. Damit die Leute das war ja deine Sache. Was? Das war ja deine. Aber ich gebe sie dir in deine klugen Hände, damit ich weiter Kartoffeln mampfen kann. Danke. Also wir waren auf der Suche nach Pullovern. Pullovern? Pullovern. Ganz gediegene Pullover. Und haben auch welche gefunden in H&M. Allerdings in sehr kleinen Größen. Aber wir haben einen gefunden, der so in diese Richtung, was du beschrieben hast, ging. Ne? Mhm. Hast du überhaupt dazu was beschrieben, ja? Ne? Beschreib du doch mal den Pullover. Also der war jetzt so ugly sweater mäßig. Also tatsächlich mit so einem Hund mit aufgeklebten Augen drauf. War das ein Hund? Das war ein Hund? Das war ein Hund, ja. Okay, ich habe gedacht, das wäre ein richtig hässliches Rentier. Also ein richtig hässliches Rentier. Das weiß ich nicht. Brandopfer gewesen ist und mehrfach geschlagen. Es tut mir leid, aber es hatte so Augen, als hätte es auf LSD genommen. Also es ist ein ziemlich armes Tier gewesen. Es gibt Fotos. Es gibt Fotos. Könnt ihr nachher in unserem coolen Blog-Eintrag sehen. Und ja, ich hatte vorgesagt, also ein Rentierpulli, der rot ist und das Rentier weiß, also so eine Silhouette, in so einem richtigen, wolligen, so ausgefransten Ding, wäre cool gewesen. Ja. Endergebnis war, leider waren die alle eher so für meinen oberen Oberarm, nicht für meinen unteren Oberarm. Und das hat leider nicht gepasst. Leider. Aber es gab noch einen zweiten danach, den hast du ja noch da gesehen. Den habe ich dir für weiter gezeigt. Willst du den mal beschreiben? So, was man bei den Frauen als Leopardenpelz bezeichnet oder so, das gibt es ja auch so, diese Oberteile, gibt es das wohl auch als Herrenpullover. Sah scheußlich aus. Sah ungefähr nach dem aus, was Steffen drunter hat, wenn wir Podcast aufnehmen, muss ich sagen. So eine Quäkmeierhose. So eine Quäkmeierhose, richtig. Ich stelle es mal kurz ab und trinke mal Schluck. Erzähl ruhig. Hey, na? Sieht so lustig aus. Sieht aus wie so ein kleiner Zwerg, der mit uns hier am Tisch sitzt. Geht's dir gut? Also wir haben das Mikrofon eben gerade auf den Tisch gestellt. Und ist dir noch irgendwas aufgefallen? Also, es ist furchtbar voll. Also ich meine, es ist jetzt kein neues Wunder, es ist Weihnachten. Natürlich konsumieren die Leute wie blöde. Wir haben aber noch, das ist süß, es gibt gratis Lego am Frankfurter Bahnhof. Und wir beide haben uns was zusammengestellt. Und ist das etwa ein Psychogramm unserer Seele? Möchtest du vielleicht mal deine Lego-Figur rausholen und ein bisschen beschreiben und sagen, wie sie aussieht, damit wir wissen können, wer Steffen Liebschner ist in seiner Lego-Figur? Also meine Lego-Figur hat, wenn ich sie denn finde, eine Jeans an. Das wird eine ziemlich erotische Beschreibung, merke ich gerade schon. Er hat eine Jeans an. Ein inspiriert von Basti ritterliches Oberteil. Stimmt, die hatte ich gefunden. Ich fand die so toll, die Kreuzritterorden-Dinger. Toll. Dann, also den Kopf, das war gefühlt immer dasselbe. Also, hat natürlich zwei Gesichtsausdrücke. Es gab keine Frauenköpfe, Leute. Keine Frauenköpfe, aber das war also vielleicht überall eine andere Schale. Überall muss gegendert werden, weißt du, und dann haben die keine Frauenköpfe bei Lego. Vielleicht eine andere Schale. Ich habe in die andere Schale geguckt, das waren alle bärtige Männer. Okay. Vielleicht sind ja auch Frauen mit... Hashtag ich nicht. Vielleicht sind ja auch Frauen mit... Können wir jetzt mal mit der neuen Staffel House of Cards sprechen? Alle immer mit Becken. Oh, Basti. Ich wollte das Thema vermeiden. Mann. Hat super geklappt. Ja. Ich wollte sogar wirklich, es stand in meinem Ablaufplan, aber ich habe es jetzt gelassen. Bitte nicht erwähnen, stand da. Nein, ich mach's lieber. So. Und eine grüne Kapuze hat er auf. Und ein Schwert in der Hand. Hast du sehr schön gemacht. Ich habe meinen, glaube ich, jetzt irgendwo in meinem Ding versteckt, aber ich habe so... Wir müssen da noch ein Foto von beiden machen. Wir machen, glaube ich, von beiden noch ein Foto, von allen dreien. Ich habe noch einen zweiten gebaut, haben die nicht mitbekommen. Oh, du bist ja ein... Ich bin ein Fuchs. Schlawiner. Schlawiner. Mhm. Damit hätten wir eigentlich die Mission mit dem Pullover zumindest teilweise... Eigentlich... Komme ich jetzt wieder auf die Pullover. Wir haben im Endeffekt... mit dieser Episode so unser Weihnachten so ein bisschen nachgestellt. Wir sind konsumieren gewesen. Wir haben uns gegenseitig beschenkt. Wir haben uns beschenkt. Ich habe dich auch beschenkt. Ja, hast du, habe ich doch gesagt, gegenseitig, habe ich doch gesagt. Du hast es aber wieder runtergeschluckt. Gegenseitig beschenkt? Nein. Und dann sind wir jetzt im Endeffekt nach dem, was nach der Bescherung so ein bisschen passiert. Also wir essen, also ich esse, das ist typisch, würde ich sagen. Die anderen kriegen nichts ab. Und wir haben das Würfeln vergessen. Stimmt, das kenne ich auch, das Würfeln. Das ich kenne es nicht, aber wir machen das nicht, aber ich weiß, dass es die Tradition gibt. Ja, haben wir bei uns früher auch gemacht, aber irgendwann sind meine Geschwister zu ungeduldig gewesen, vor allem mein Bruder. Dann war das dem Scheißegal, einfach aufgerissen. Einfach aufgerissen. Und wir haben euch ein paar richtige Sachen Aufreißer. Für dieses Weihnachtsfest. Kauft euch über unseren Affiliate-Link. Es gibt auch viele andere Affiliate-Links, nur unser ist der beste. Könnt ihr euch die SNES Mini bei... Nee, Smile ist schon noch besser. Bei Smile, Amazon, ich weiß, könnt ihr euch das kaufen. Weil wir sind ja an Weihnachten, da sind wir weihnachtlich drauf. Aber ab Januar wird das richtig krass wieder Affiliate. Da holen wir die Kacke aus euren Geldtaschen raus. Leute, klick, klick, klickt. Und was noch? Du wolltest eine Fahrt nach Disneyland wolltest du verkaufen, ne? Was wollte ich machen? Ja, du warst ein Disneyland. Wir müssen den Leuten ja auch mal sagen, was du empfehlen würdest. Du würdest eine Fahrt nach Disneyland empfehlen. Deswegen wird euch der Steffen, genau, wenn er euch jetzt persönlich auf seiner Telefonnummer anruft, der 01, dann werdet ihr könnt ihr ihn kontaktieren und euch eure persönliche Disneyland-Reise zusammenstellen lassen. Viel Spaß. Das machen Pommes mit dir. Liebsch nach Reisen. Kommen jetzt auch Sie mit auf die Tour. Lovely Tours. Auf die Touren für mich schon mal gar nicht. Ja, und du, was verkaufst du dann? Ich verkaufe die SNES Mini. Also ich bleib da dem getreu dem Nerd-Kosmos. Und, was habe ich denn jetzt? Wolltest du mir doch schenken? Ja, genau. Da überlege ich da nochmal drüber nach. Wie brav du dieses Jahr warst. Wie brav warst du dieses Jahr? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Wobei 10 das Beste ist? Ja. 11. Tja, dann kriegst du halt nur eine Switch und keine SNES Mini. Ich will aber die SNES Mini haben. Jetzt kommt man in dieses weihnachtliche Fresskoma, wo man gegessen hat und dann sich nachher langsam so denkt, ach, jetzt habe ich die Verwandtschaft schon langsam wieder satt, könnt ihr nicht alle pennen gehen? Und das werden wir jetzt mal machen. Und die Schwestern um uns herum singen Weihnachtslieder, zwei Mädels auf der Rolltreppe. Ich habe schon eine Magenüberfüllung von Marzipan und diesen Goldtalern. Ach, furchtbar. Was hast du? Kennst du nicht diese Goldtaler, wo Schokolade innen drin ist? Du hast mir das aus Ähnliches heute geschenkt. Ach so, du meinst die Schokotaler. Genau, die Schokotaler. Es gibt hier einmal mit so einer kaugummiartigen Substanz. Ja, deins war aber original aus dem Disneyland. Hey. Hey. Opa. Das war Disney zensiert. Da waren drei Seiten Trademark-Bedingungen drunter. Sie dürfen diese nicht essen, Sie müssen sie nur angucken. Lassen Sie Mickey Mouse in Ruhe. Benutzen Sie Mickey Mouse nicht für pornografische Zwecke. Alles stand drunter, alles. Was man halt so mit Figuren macht von dem Disney-Universum. So. Ich würde sagen, Steffen, es wird Zeit, langsam unsere Zuhörer, die bis jetzt schön zugehört haben, weihnachtlich zu umwickeln und in die Ferne gehen zu lassen. Geht ins Licht. Geht einfach ins Weihnachtslicht. Zündet euren ganzen Kranz an, anstatt nur die Kerzen, und lasst es euch gut gehen. Füllt euch in so einen kuschelig warmen Adventspulli eingewickelt. Das ist so süß, weil in der letzten Folge, die ich mir extra durchgehört habe, habe ich das die ganze Zeit gesagt. Und jetzt sagst du das. Das ist die perfekte Klammer. Wir haben jetzt zwei perfekte Episoden. Das ist wie Stranger Schinken 1 und 2. Stranger Schinken. Also Alkohol bewirkt bei Basti schon einiges. Aber Pommes machen das Ganze noch ein bisschen schlimmer. Ja, das möchte ich nur noch mal kurz erwähnen. Oder die Mischung aus Pommes, Cola und Ketchup. Und langsam gepresster Mayo. Ja, aber sehr langsam gepresst. Das ist die beste. Das ist langsam gepresst. Langsam gepresster Mayo. Ah, ja, ich glaube, wir fasern nur noch. Ich würde sagen, verabschiede uns doch. Ich? Ja, die Zuschauer. Tschüss, Basti. Die Hörschaften. Ach so. die Riecher. Das sagst du nix. Ich möchte hier mit meiner Neujahrsansprache des Basti-Kanzlers auch Dinge bewegen. Bitte denkt auch im nächsten Jahr, ein wichtiger Spruch, auch für die spätere Zeit im Jahr, von O bis O, von Ostern bis Oktober, da habe man Sommerreifen drauf. Und von Oktober bis Ostern Winterreifen. Und mit diesen philosophischen Botschaften entlasse ich euch in das weihnachtliche Fest und auch schon mal ein frohes neues Jahr, weil dazwischen schaffen wir beiden Deppen es nicht mehr, euch was zu präsentieren. Und ich beende mit einem äußerst klassischen Weihnachtsgedicht, was auch so ein bisschen Bezug auf das Getränk, was vor mir steht, zu verstehen ist, weil Coca-Cola ja sehr mit Weihnachten verbunden ist. Ja. In Liebe, in Gemeinschaftlichkeit möchte ich dieses Gedicht vortragen. Coca-Cola mit Aroma hilft dem Opa auf die Oma. Macht's gut. Tschüss. Bis ins nächste Jahr. Tschüss. Wir winken jetzt einfach, das hört eh keiner. Ja, wir winken und die Leute winken zurück. Nicht. Teil verzweifelt grinsend zurück. Ich würde gerade mit Mario besprechen, mach bitte aus. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.